Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Deadpool und Wolverine von Sean Levy. Ja, zuallererst muss ich an der Stelle jetzt erstmal was Grundsätzliches erklären. Ich sage ja immer wieder, ich glaube seit, keine Ahnung, 5, 6, 7, ich weiß nicht, 8 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange dieser Podcast existiert. Aber ich sage ja immer wieder zwischendurch, ich mache kein Hate-Watching. Ich gucke mir keine Filme an, wo ich vorher schon eigentlich nicht so richtig ja, hyped bin oder begeistert bin vom Konzept und mache dann dazu eine Review. Und das stimmt auch grundsätzlich. Aber bei Deadpool und Wolverine muss ich selber zugeben, ich war jetzt nicht super hyped auf diesen Film. Und was ich gehört hatte, war auch nicht super positiv. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht war es so ein bisschen Guilty Pleasure oder was auch immer. Klar, und wenn man natürlich auch ein Stück weit irgendwo eingeladen wird oder Leute sagen, hey, hast du Bock da drauf, wollen wir das gucken? Und ich hatte wirklich zu dem Zeitpunkt einfach Zeit und dachte mir so, komm, warum nicht? Gibst du dem eine Chance? Ich habe die anderen beiden Deadpool-Filme gesehen und ich habe in beiden auch immer meine Momente gehabt, wo ich sage, ach, ist doch ganz lustig hier und da. Ich glaube, zum ersten Teil haben wir auch eine Review damals gemacht, hier auf dem, in dem Podcast. Ich glaube, zu Teil 2 nicht mehr oder vielleicht doch, ich bin gar nicht mehr sicher. Aber ich habe schon bei Teil 2 damals gemerkt, als ich den im Kino gesehen habe, ja, ich glaube, das ist nicht direkt für mich gemacht. Da sind ein paar nette Momente drin, aber über die gesamte Laufzeit von diesem Film ist da dann doch zu wenig, um eben zu rechtfertigen, sich diesen ganzen Film anzugucken. Dann würden, glaube ich, für mich diese 2, 3 Jokes, die für mich gemacht sind, die kann ich, so hart es jetzt auch klingt, auch out of context in einer kurzen YouTube-Montage sehen. Das jetzt vorneweg, Deadpool und Wolverine, ich war da nicht besonders gehypt für, aber ich dachte mir, komm, gucken wir mal. Und das will ich auch vorneweg jetzt auch nochmal ganz klar sagen. Wer Deadpool 1 und Deadpool 2 geliebt hat und dachte, mein Gott, das ist ja so witzig und das ist genau mein Ding, herrlich. Ich glaube, diese Person macht jetzt auch nicht alles falsch mit Deadpool und Wolverine. Also das ist, glaube ich, wer das vorher richtig gefeiert hat, den holen sie hier auch wieder ab. Das kann man ganz klar sagen. Aber wer vorher schon so ein bisschen, wer bei Teil 1 noch dachte, ach, das ist wirklich, das hat ein paar originelle Momente und das hat es auch wirklich gehabt für mich. Also Deadpool 1 war zu der Zeit, wo er rausgekommen ist, während sich einfach Marvel Cinematic Universe, das alles hatte sich völlig etabliert, war auch schon so ein bisschen, ja, an manchen Stellen hat er auch deutlich seine Schwächen gezeigt und dann kam auch noch so ein Film raus mit Deadpool, der das Ganze satirisch so ein bisschen aufgreift. Und ich finde, der hat da in diesen Zeitslot einfach sehr gut gepasst und hat dafür, dass wir diesen Charakter eigentlich nicht wirklich kennen, also es gibt ja nur einen anderen Moment, wo dieser Charakter vorkommt im Mainstream-Cinema in X-Men Origins Wolverine, wo sie ja alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann mit dieser Figur. Das heißt, eigentlich war Deadpool 1 wirklich so unsere Introduction zu dieser Art von Figur und auch zu dieser Art von Geschichte, weil Deadpools Comic-Stories sind ja auf jeden Fall ganz anders als die von anderen etablierten Helden, so wie Wolverine eben oder nehmen wir Superman oder was auch immer oder eben generell die ganzen Marvel-Figuren. Also dieses ganze Metamäßige, dieses wir nehmen uns nicht so ernst und wir sind auch gleichzeitig dann aber doch relativ gory, das hatte sich zumindest im Mainstream-Comic-Superhero-Genre noch nicht bis dahin so groß etabliert. Und deswegen war das, glaube ich, auch, warum ich Teil 1 noch am stärksten fand. Und auch da, glaube ich, habe ich damals schon sehr klare Kritiken geäußert in der Folge. Aber ja, und mit Deadpool 2 war dann für mich spätestens klar, gut, das ist jetzt schon so ein bisschen more of the same. Also sie entdecken jetzt nicht immer super neue Facetten an der ganzen Sache, sondern es bleibt schon irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. Und dadurch hatte sich für mich dann dieser Bonus, den der erste hatte an Originalität, das hatte sich mit dem zweiten für mich abgenutzt. Und deswegen hatte ich auch eigentlich gar nicht vor, den dritten zu gucken. Weil ich mir dachte, so, ja, das wird wahrscheinlich auch wieder more of the same sein. Es sind dieselben kreativen Leute im Grunde am Werk. Klar, Regie wechselt immer bei den Deadpool-Filmen, aber auch die das Drehbuch schreiben, das ist schon immer wieder so dieselben Leute. Unter anderem ja Ryan Reynolds, der Hauptdarsteller selbst, schreibt auch immer am Drehbuch mit. Was hier auch sehr Sinn macht, weil Ryan Reynolds ja auch seine ganze schauspielerische Persönlichkeit komplett an Deadpool angepasst hat. Also, er war sicher vorher eine gute Besetzung für diese Figur, aber ich habe das Gefühl, seit Deadpool, seit dem ersten Film, hat er auch entschieden, ich spiele einfach nur noch diese Figur. Also, ich versuche auch gar nicht mehr, was anderes zu spielen. Und ja, dementsprechend hat sich das alles so irgendwie gegenseitig befruchtet oder auch infiziert, je nachdem, wie man das wertet. Aber ja, deswegen, das schicke ich alles vorne weg, damit ich jetzt offen über diesen Film reden kann. Ich sage auch an dieser Stelle ganz klar, das wird eine Spoiler-Review. Also Deadpool und Wolverine, wenn ihr da blind reingehen wollt, und ich würde sagen, wenn ihr auch nur geringes Interesse an diesem Film habt und den vielleicht doch gucken wollt, dann guckt ihn auch eher blind. Weil die Sachen, die mich am ehesten noch zum Schmunzeln gebracht haben oder wo ich dachte, ach, das ist ja ganz nett, das war jetzt ein schöner Moment, das waren immer die Sachen, das waren alles Sachen, wo ich sage, okay, gut, dass ich das vorher nicht wusste. Also da, es gibt schon ein paar Sachen in diesem Film, die sind ein bisschen überraschend, ist nicht besonders krass oder so, aber ja, ich rede natürlich von Cameos, also in diesem Film gibt es viele Cameos, viele Gastauftritte von Leuten, und jeden, den man davon nicht vorher kennt, ist immer gut, weil potenziell habt ihr hier und da einen kleinen Lacher. Also es gibt einen, den ich wirklich mag, also wie ich sage, das ist für mich eigentlich, mich persönlich am lustigsten gewesen, überhaupt im ganzen Film. Aber ganz grundsätzlich kann ich auch als Fazit sagen, den witzigsten Moment, den das Deadpool-Franchise an sich hatte, war witzigerweise in Teil 2, obwohl der sich für mich ja an vielen Stellen schon abgenutzt hatte. Aber die witzigste Sequenz, die diese Deadpool-Trilogie hatte für mich, ist in Teil 2, als die X-Force ja gegründet wird im Grunde und in ihren Einsatz zum Einsatz kommt. Und das ist für mich wirklich, da war dieses Franchise am stärksten, indem es wirklich eine echte Parodie auf dieses Genre ist und nicht einfach nur ja durch Dialog Sachen referenziell erwähnt und sagt, hey, guck mal, hey, hier, ich mache jetzt hier mal einen kurzen Joke über das und das oder ich guck mal kurz in die Kamera und gebe euch Side-Eye zu irgendeinem Topic, sondern wir bleiben in unserer Narration und machen darin aber eine echte Satire auf das Genre. Und das hatte Deadpool 2 am stärksten in dieser einen Szene. Eben jeder, der den gesehen hat, weiß, X-Force, wovon ich rede, als die zum Einsatz kommt und wie das abläuft, das ist, das war für mich das Highlight dieses Franchises. Also kein Moment in diesem Film hier hat das überboten, das will ich ganz klar sagen. Und trotzdem hat das hier gerade durch seine Cameos und gerade vielleicht auch ein bisschen durch dieses, hey, wir sind jetzt plötzlich Teil von Disney und wir sind damit auch Teil des Marvel-Universums, dadurch hat das hier natürlich ein bisschen neues Potenzial an manchen Stellen erlangt. Aber ich finde, man hat es natürlich, dadurch, dass es Disney ist, nie so weit ausgereizt oder genutzt, wie es schön gewesen wäre, es auszunutzen. Ja. So, jetzt habe ich 7 Minuten verklausuliert um alles rumgesprochen. Jetzt reden wir mal Tacheles, was ist denn das hier? Also Deadpool und Wolverine, wie gesagt, dritter Teil in der Deadpool-Trilogie. Es sind 6 Jahre vergangen seit dem letzten Deadpool-Film. Das fand ich an der Stelle auch irgendwie, ich glaube, das ist das, warum ich auch hier im Zweifel gesagt habe, hey, komm, guck ich mir mal an, weil man diesen Charakter zumindest jetzt wirklich mal ein paar Jahre nicht gesehen hat. Also 6 Jahre sind ja in Disney-Zeitsprüngen ewig lange. Also das sind ja riesige Zeitabschnitte, wenn man überlegt, wie viele Filme die jedes Jahr rausbringen, gerade im Marvel-Universum, und wie oft Sachen auch immer wieder gerebootet werden etc. Also ich glaube, seit dem ersten Deadpool hatten wir locker 5 verschiedene Spider-Man-Filme. Ist mein Eindruck. Vielleicht ist es nicht ganz richtig, aber ich glaube fast schon. Ne? Also wenn man die Animierten mit reinnimmt, also ja, also in der Zeit, in der hier 3 Filme mit dieser Figur produziert wurden, wurden 5 bis 7 mit anderen Figuren produziert. Also das ist ja schon mal irgendwie positiv, dass man sich ein bisschen mehr Zeit genommen hat. Und das will ich auch ganz klar positiv vorne wegstellen, auch wenn es jetzt viele Dinge gibt, die ich kritisieren werde. Man hat bei diesem Film trotzdem gemerkt, dass die Leute, die diesen Film gemacht haben, Bock darauf hatten. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied zu allem, was man so in letzter Zeit von Marvel sehen kann. Ich habe das meiste davon auch nicht mehr gesehen. Also ich habe da ja wirklich nur noch hier und da mal kurz reingeguckt. Aber zum Beispiel beim letzten Thor-Film hat man halt gemerkt, das ist jetzt hier ein Stück weit einfach Paint by Numbers, also Malen nach Zahlen. Hier spürt man nicht mehr so wirklich, dass hier jetzt jeder dafür brennt, was er da macht. Und das lasse ich Deadpool und Wolverine auf jeden Fall. Die Hauptleute auf jeden Fall, die hier wirklich die Hauptakteure sind, die wirkten alle wirklich involviert und die wirkten auch so, als wenn sie sich wirklich, ja, als wenn sie wirklich am Start wären und nicht einfach nur das hier so runterrattern. Das muss ich ganz klar sagen. So, was ist denn der Plot von diesem dritten Deadpool und Wolverine? Kommen wir da jetzt mal zu. Ja, das Ganze, dadurch, dass Deadpool jetzt zu Disney gehört und jetzt im Marvel Cinematic Universe irgendwo ein Stück weit stattfindet, nutzt man das hier natürlich und sagt, hey, komm, lass Deadpool mit all diesem Zeug interagieren. Und man macht das aber, und das ist schon mein erster Kritikpunkt, die Story dieses Films ist sehr, sehr dünn an manchen Stellen. Und es gibt tatsächlich auch Stellen, wo ich sage, da bin ich nicht mal sicher, ob ich sie verstanden habe oder ob es da gar nichts zu verstehen gibt und sie einfach nur hoffen, dass man es nicht in Frage stellt. Weil ja, die Grundstory ist, Deadpool wird aus seinem Universum rausgerissen. Also er hat generell selber ja krasses Universe-Hopping betrieben oder eigentlich eher Zeitreisen. Er ist nicht durch verschiedene Universen gereist. Eigentlich wird am Ende von Deadpool 2 ja etabliert, dass er von Cable, damals von Josh Brolin gespielt, ja ein Gerät hat, mit dem er in der Zeit rumreisen kann. Und das macht er halt, um dann ja seine Timeline zu reparieren. Aber so, also ich glaube, es ist nicht ganz clean, ob es wirklich Zeitreisen oder Dimensionsreisen sind. Weil, ja, manche Sachen machen ja eigentlich keinen Sinn. Also, wenn er zu Deadpool in X-Men Origins Wolverine reisen kann, das ist ja eigentlich schon streng genommen eine andere Dimension. Also, wenn er das, also ja, wahrscheinlich war es eher ein Dimensionsreisegerät als Zeitreise. Aber auch da, glaube ich, ist, vielleicht entgehen mir da auch Sachen, aber vielleicht ist da auch da schon diese Story nicht ganz so clean oder ordentlich durchdacht. Jedenfalls, ja, wird deswegen, ist es jetzt, glaube ich, nicht ganz so befremdlich, dass in Deadpool 3 jetzt auch ja, Dimensionsreise und so mit reingenommen wird. Und das macht man, indem man jetzt ja, größere Teile des Marvel-Universums integriert, wo man auch sagen muss, dieser Film holt einen da nicht ab. Ich bin da noch halbwegs up-to-date gewesen, weil ich ja das hier und da peripher dann manchmal mitbekomme. Also, keine Ahnung, ich dann irgendwo ein YouTube-Video sehe, wo über irgendwas gesprochen wird und dann wird am Rande auch erklärt, hey, das und das läuft gerade im Marvel-Universum ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Also man sollte auf jeden Fall, wenn man diesen Film in vollem Umfang von Anfang an verstehen will, dann setzt dieser Film voraus, dass ihr zumindest die Serie Loki geguckt habt von Disney, also die Serie über den bösen Halbbruder von Thor, also nicht wirklich Halbbruder, eigentlich gar kein leiblicher Bruder, aber ja, die Serie über Loki, die ist, glaube ich, da gibt es jetzt auch schon zwei Staffeln von und die wird hier auf jeden Fall vorausgesetzt, denn alles, was in Loki etabliert wird mit TVA, das ist die Time Variance Authority oder sowas, ich glaube, dafür steht das. Das ist im Grunde so eine Art FBI, nur halt für Dimensionsreisen, Zeitreisen und solche Geschichten. Also die behalten alle verschiedenen Multiversen im Blick und stellen sicher, dass da kein Schabernack getrieben wird. Und das alles ist in Loki etabliert worden und aufgebaut worden. Und hier in diesem Film, also sie holen ein bisschen ab, aber nicht viel. Also generell muss man einfach komplett cool damit sein, dass man nicht wirklich versteht, warum die TVA überhaupt existiert, was das ist, warum die, wie die aussieht, also was ist das hier für ein Style. Das alles wird einfach gesetzt. Und das ist, glaube ich, auch an der Stelle, ja, merkt man, dass Marvel sich einfach generell so verrannt hat in den letzten Jahren, das alles so zu verbinden, aber halt mit Sachen, die nicht so gut waren oder die halt auch nicht jeder guckt. Also es ist einfach zu convoluted, zu durcheinander mittlerweile, dass man eigentlich so viel gucken muss und auch so viel Zeug, wo man jetzt nicht immer auf alles davon Bock hatte und diese Sachen auch teilweise wirklich einfach nicht gut waren und es aber trotzdem immer noch alles vorausgesetzt wird. Also dass man sagt, nee, wir ignorieren das auch nicht, sondern ihr müsst das alles geguckt haben, um hier wirklich voll drin zu sein. Das heißt auch mir, es kann auch sein, dass mir hier Dinge fehlen, Informationen fehlen, wo jetzt manche, die alles geguckt haben, vielleicht schreien, ey, du Depp, ja klar, das wird in Loki Season 2, Folge 5, wird das doch behandelt. Ja, kann sein. Aber wie gesagt, mein Kritikpunkt an der Stelle ist eben, dass diese Filme nach Avengers Endgame eigentlich gar keine eigenständigen Filme mehr sind. Also vorher war das ja schon noch so, okay, jetzt haben wir hier den Captain America Teil 2, Winter Soldier, was passiert da? Okay, an sich funktioniert dieser Film für sich geschlossen relativ gut. Also man sollte den ersten Captain America geguckt haben, aber das, finde ich, ist ja auch noch logisch, wenn es, das ist ja wirklich wie Teil 2 von einer Reihe. Aber es war nicht wichtig, zum Beispiel Iron Man gesehen zu haben, um Captain America 2 gucken zu können. Die Filme haben unabhängig voneinander funktioniert immer noch. Und das ist ja ein grundsätzlicher Fehler, den Marvel begangen hat, nach Avengers Endgame zu sagen, okay, wir machen jetzt das Multiversum auf und dadurch, dass das eh schon mal alles viel komplizierter macht, müsst ihr im Grunde alles andere geguckt haben, weil wir ja jetzt wirklich ganz konkrete Referenzen oder Parodien oder Anspielungen auf andere Filme aus anderen Reihen machen. Also ihr müsst jetzt die Thor-Filme geguckt haben, um eben Spaß an der Loki-Serie zu haben. Oder ja, das ist ja noch irgendwo dasselbe Universum, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ja, ihr müsst auch die Captain America-Filme geguckt haben, um die Loki-Serie gut zu finden. Und so weiter und so fort. Und dieser Kapitalfehler, den sie da begangen haben, der zieht sich mit durch Deadpool und Wolverine ebenfalls durch. Weil hier einfach so viel verbunden wird. Jetzt ja sogar noch Comicbuch-Universen, die vorher gar nicht dazugehört haben. Also die ganzen X-Men-Filme. Alles, was damals nicht von Marvel Studios, sondern von 20th Century Fox produziert wurde. teilweise Sachen, die von Konstantin produziert wurden. Also ich sage ja, das ist hier eine Spoiler-Review. Also hier wird ja auch die alten Fantastic Four-Filme werden hier vorausgesetzt, dass man das alles kennt. Also wenn man die letzten 20 Jahre damit verbracht hat, all diese Superheldenfilme zu gucken, dann gibt es hier auf jeden Fall einige Sachen, wo man, ja, so ein Payoff bekommt in gewisser Weise. Also man wird ein bisschen belohnt dafür, dass man das alles geguckt hat. Ich habe wirklich viel davon gesehen, muss ich ehrlich sagen, zu meiner Schande, muss ich das gestehen. Also ich habe auch die schlechten Fantastic Four-Filme alle gesehen damals. Also nicht den neuesten, aber die alten mit Jessica Alba und Chris Evans und so, die habe ich beide gesehen. Gott sei Dank nicht im Kino und so. Aber also wenn man das alles kennt, all diese Sachen, dann gibt es hier einen gewissen Payoff. Aber die Frage ist, ist das so schlau, das vorauszusetzen? Ist das so schlau? Also das Massenpublikum hat nicht all das hier gesehen. Es gibt auf jeden Fall die Nerds, die da komplett drin sind, die auch deutlich mehr als ich da gesehen haben. Also ich zähle mich da eh schon als jemanden, eher als ein Skeptiker, ich nehme mich da eher raus, was das Wissen und die Referenzen angeht. Also ich habe da eindeutig nicht alles gesehen und verstanden, was hier vorkommt. Aber ja, also an sich entscheidet dieser Film einerseits total, hey, wir sind völlig verschwurbelt und bitte guckt alles, was es jemals gab in dem Genre Superheldenfilme. Und dann habt ihr hier am meisten Bock oder Spaß dran. Und ich finde, das wird auch natürlich durchs Marketing gar nicht klar. Im Marketing wird klar, okay, wir schmeißen hier zwar jetzt schon ein Stück weit die Universen vielleicht ein bisschen zusammen, aber ich finde, die besten Jokes, die dieser Film hat, basieren darauf, dass man eigentlich alles kennen muss, was es jemals gab. Und wenn man nicht alles kennt, dann, ja, dann sind da sicher noch genug Standardwitze für einen drin, aber die, ja, das, was diesen Film noch am ehesten einzigartig macht, das entgeht einem, glaube ich, teilweise. Aber ja, ich habe eigentlich versucht, über die Story zu reden und wir sind schon bei 16 Minuten, also ich weiß nicht, wie lang diese Folge wird, aber ja, das passiert, wenn ich ausnahmsweise eine Folge mache zu einem Film, wo ich eigentlich nicht vorher gehypt war und ich so ein bisschen, ja, nicht so mega happy mit dem Ergebnis bin. Deswegen mache ich das nicht wahrscheinlich, weil sonst da regulär 3-Stunden-Folgen draus werden. Die Story ist eigentlich einfach nur, dass Deadpool aus seinem eigentlichen Universum rausgeholt wird von eben zuvor genannter TVA, von dieser Organisation, die eben Zeitstrahle strahlen, wie auch immer man das sagt. Ja, die behalten das im Blick und die sagen, hey Deadpool, du bist besonders. Das haben die Chefs oben gesagt, du bist besonders. Es wird auch nie wieder im Film weiter erklärt, was das heißen soll, warum dieser Deadpool aus dieser Zeitlinie der besondere Deadpool ist. Aber geschenkt, was soll's, ist so. Ist halt unser Haupt-Deadpool, den kennen wir. Klar, muss es der sein. Wäre ja auch komisch, wenn es jetzt plötzlich ein anderer Deadpool wäre. Ja, jedenfalls wird der aus seiner Zeitlinie rausgeholt und es heißt so, hey, wir wollen, dass du dich unserer Sache anschließt und hier irgendwie mit uns den Shit rockst. Und das meine ich genauso abstrakt, wie es ist, weil mir wird nie wirklich klar, was die verfolgen. Also, sie drohen Deadpool damit, hey, wir nehmen dich aus deiner Zeitlinie raus, aber wir geben dir die Chance, dass du eben überleben darfst, aber deine Zeitlinie wollen wir jetzt auf jeden Fall auslöschen. Nur damit du Bescheid weißt. Wir wissen zwar, dass du ein komplett unberechenbarer Killer bist, der macht, was er will und das auch ohne Rücksicht auf Verluste, aber wir dachten, du bist der Richtige, um dir zu sagen, hey, wir werden deine ganze Familie, alles, was du hast, auslöschen und dich wollten wir aber retten. Weil, und das ist jetzt, und da muss ich wirklich sagen, der Plot ist eigentlich kompletter Schwachsinn, das muss man einfach mal so sagen. Es wird erklärt, dass die Zeitlinie, in der Deadpool gelebt hat, das ist auch das Universum, in dem Wolverine in Logan gestorben ist. So habe ich es verstanden. Wie gesagt, wenn ich da falsch liege, dann sicher auch mein Problem, aber ein Stück weit auch vielleicht ein Problem des Films, weil der so viele Zeitlinien hier aufgreift und man irgendwann gar nicht mehr sicher ist, wer gehört jetzt zu wem und welches Comicbuch-Universum war jetzt das, wo Deadpool gelebt hat und wer lebt in dem und so. Also das ist alles ein bisschen durcheinander, aber so wie ich es verstanden habe, Deadpool ist ja ursprünglich eine 20th Century Fox Produktion. Das heißt, all diese Filme, die 20th Century Fox produziert hat, gehören ja alle eigentlich in dasselbe Universum ein Stück weit. Das war ja auch in den Deadpool-Filmen vorher so, dass er sich oft auf diese Stories bezogen hat. Also auch schon in Deadpool 2 ist ja ein Joke über Logan drin und so. Also das muss eigentlich alles im selben Universum spielen. Und in Logan ist ja Wolverine gestorben. Also ist ja am Ende der Story weg und ist tot. Und jetzt wird uns erklärt, er ist aber das wichtige Anchor-Being, oder wie auch immer sie das im Deutschen sagen, also er ist die zentrale Figur in seinem Universum gewesen. Und wenn die zentrale Figur in einem Universum stirbt, dann stirbt das ganze Universum langsam. Das kann aber auch, und jetzt kommt der völlige Nonsens dieser Story, das kann aber auch mehrere tausend Jahre dauern. Also eigentlich ist es völlig egal, ob das Anchor Being gestorben ist, weil, ja, ist ja wurscht. Also ich meine, dann geht es halt um ein paar tausend Jahre weiter. Also die Dringlichkeit der Situation hat sich mir gar nicht erschlossen. Aber gut, sie sagen, gut, der Wolverine ist tot und deswegen stirbt jetzt sein Universum und wir wollen das aber nur ein bisschen beschleunigen. Wir wollen dein Universum noch schneller killen und das will jemand von der Time Variance Authority machen und der wird gespielt von Matthew McFadden. Der will das noch schneller machen, dieses Universum killen, weil er ja, glaube ich, das als Karrierechance sieht. Er hofft, dass er dann ein bisschen aufsteigt auf der Karriereleiter. Also das ist alles so ein abstrakter und auch wirklich nicht wirklich emotional interessanter Plot für den Zuschauer, finde ich, dass man da eigentlich gar nicht wirklich investiert ist. Und das ist aber Gott sei Dank der Film auch nicht. Also wir müssen das am Anfang für 5 bis 10 Minuten ertragen, dass man hier versucht, irgendwie eine Berechtfertigung zu finden, warum jetzt Deadpool aus seiner Zeitlinie rausgeholt wird und warum er irgendwie ist, also ist, alles, was sie etablieren wollen, ist, hey, Deadpool kann jetzt durch Dimensionen reisen. Und sie müssen den da irgendwie hinkriegen. Das heißt, sie holen ihn da rein, er kriegt natürlich irgendwie das Gerät geklaut von dem Dude, von Matthew McFadden, der im Film, glaube ich, Mr. Paradox heißt, auch sehr subtle an der Stelle. Aber ja, er klaut dem sein Dimensionszeitreisegerät im Grunde und reist dann in unterschiedliche Dimensionen, weil er sich denkt, hey, der Wolverine in meinem Universum ist gestorben und deswegen wird mein ganzes Universum sterben und die wollen das jetzt sogar noch schneller killen, mein Universum. Also ist mein Plan, ich hole einfach einen Wolverine aus einer anderen Dimension, aus einem anderen Universum und hole den einfach da raus und hole den in mein Universum und das ist dann so der Ersatz-Wolverine und dann wird auch alles gut sein. Natürlich ist diese Idee sehr dumm, aber ich finde, das passt noch irgendwie zu dem Charakter. Das ist irgendwie so Deadpool-Logik. So, ich löse einfach alles mit Gewalt und mach das einfach. Das ist irgendwie, passt das zu dieser Figur. Weil Deadpool ist ja eigentlich auch kein Held, muss man auch mal klar sagen. Ist er auch in den Comics nicht. Also Deadpool ist kein an sich positiv besetzter Charakter. Also er ist lustig und so, aber er ist halt nicht, er ist kein Held. Also er macht Dinge aus selbstsüchtigen Gründen. Und das passt hier ja dann auch, dass er sagt, gut, ich reise jetzt einfach mit diesem Gerät, was ich euch geklaut habe, in eine andere Dimension, such mir den Wolverine und pack den einfach in meine Welt. Und hier kommt eine der Stellen, die teilweise sehr witzig ist und teilweise aber auch für mich einfach nicht funktioniert. Denn jetzt sehen wir eine kleine Montage, wie Deadpool durch verschiedene Dimensionen reist und sich verschiedene Wolverines anguckt. Und sie werden fast alle ausnahmslos von Hugh Jackman gespielt. Und hier sind ein, zwei, ja, Jokes drin, die, glaube ich, manchmal einfach funktionieren und manchmal haben sie noch eine zusätzliche Ebene, wenn man eben ein bisschen so ein Comicbuch-Nerd ist. Also in einem Universum zum Beispiel ist Wolverine relativ klein. Er ist nicht besonders groß, wird auch von Hugh Jackman gespielt, mit einem nicht sehr glaubhaften visuellen Effekt. Also sie haben ihn da irgendwie kleiner gemorpht, aber es sieht unfassbar fake aus. Aber gut, er wird da als kleiner Wolverine dargestellt und ich glaube, die Leute haben im Kino einfach gelacht, weil, haha, ist ja lustig, ein kleiner Wolverine. Netter Joke, aber ich glaube, der Deep Cut Joke wiederum eben für Leute, die einfach seit 20 Jahren in diese Filme investiert sind und auch in das Source Material, die wissen halt, hey, damals wurde eigentlich total kritisiert, als Hugh Jackman als Wolverine gecastet wurde, hieß es, nee, das kann ja, geht ja gar nicht, der Typ ist ja riesengroß und Wolverine in den Comics ist ganz bewusst eher ein kleiner Typ, der ist nicht groß, der ist zwar super muskulös, aber der ist nicht besonders riesig. Und vielleicht war das hier so ein doppelseitiger Joke. So, hey, guck mal, hier, das ist das Universum, wo Wolverine so groß ist, wie er in den Comics sein sollte. Aber seht ihr, wie albern das aussieht? Also, oder wie, ja, unpassend für das Genre des Superheldenfilms, wo ja alles larger than life buchstäblich sein muss. Und solche Anspielungen haben wir. Wir haben auch teilweise ganz klare Comicbuch-Referenzen. Also in einer dieser Universen wird ein ganz klares, ikonisches Comicbuch-Cover referenziell dargestellt. Einfach nur kurz für den Joke. Also einfach nur für dieses, hey, wir haben dieses Comicbuch-Cover nachgestellt. Für den normalen Zuschauer ist das einfach nur eine weirde Dimension. Ah, okay, weird. Hier hängt Wolverine einfach an einer Art Kreuz à la Jesus, nur dass es halt ein X ist. Und wenn man halt ein bisschen tiefer in der Materie drin ist, weiß man, ah ja, das ist die bekannte Storyline und das ist dieses bekannte Cover, wo Wolverine eben an diesem X hängt, in einem Meer von Totenköpfen. Ich weiß schon, das, was ich sage, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, macht teilweise gar keinen Sinn. Aber das ist auch so in dem Film. Manche Sachen machen hier gar keinen Sinn, sondern sie sind einfach nur da, um möglichst viel den Zuschauer hinzuwerfen und zu hoffen, dass die Hälfte davon funktioniert. Und dann hat man hier und da immer logischerweise einen Lacher, wenn die Hälfte davon funktioniert, wenn man einfach sehr, sehr viel dem Zuschauer hinwirft. Und wie gesagt, in dieser Sequenz gibt es Momente, die finde ich ganz nett. Also es gibt auch eine Dimension, in der hat Wolverine nur einen Arm. Das ist alles so irgendwie der 70s Wolverine oder 80s. Also auch die Art, wie Hugh Jackman da aussieht, das fand ich eigentlich am lustigsten, auch wenn man das nur sehr kurz sieht. Sein ganzer Hairstyle und so fand ich eigentlich am witzigsten. Und ja, und so reist er durch die verschiedenen Dimensionen. Und hier kommen wir eben aber auch ein Stück weit an das gleichzeitig Positive und auch Negative in diesem Film. Und hier würde ich aber sagen, es ist eher ein negatives Beispiel. Und zwar gibt es auch eine einzige Dimension, wo Wolverine nicht von Hugh Jackman gespielt wird, sondern von Henry Cavill. Und es gab Leute in meinem Kino, die haben da genauso darauf reagiert, wie ich auch glaube, dass sie wollen, dass man reagiert. Ach, guck mal der! Also, sie gehen auch ganz sicher, dass man es versteht, denn Deadpool sagt sogar fast seinen Namen komplett, sodass man ganz sicher verstanden hat, hey, guck mal, erkennt ihr den? Das ist dieser andere sehr bekannte Typ, der auch einen Superhelden gespielt hat. Und das wirkt für mich einfach nur stumpf. Das ist für mich einfach nur so, ja, okay, ihr werft jetzt einfach irgendwen hier rein, der diese Rolle spielen soll. Es hat überhaupt keinen realen Bezug. Ja, es gab mal irgendwann das Gerücht, hey, könnte Henry Cavill auch der nächste Wolverine sein? Okay, aber das ist ein bisschen dünn, weil es gibt also die Liste an Leuten, die potenziell mal als Nachwuchs-Wolverine in Frage kamen, die Liste ist sehr, sehr lang. Henry Cavill ist einer vieler Namen. Und ja, dementsprechend sieht man an diesem Cameo ein bisschen das, worauf dieser Film sich stützen wird. Dieser Film wird sagen, hey, wir schmeißen hier sehr, sehr viel euch entgegen. Es wird Cameo-heavy. Und wenn es euch nicht gefällt, ist nicht schlimm, weil in 5 Sekunden kommt der nächste Joke und vielleicht ist der ja was für euch. Und generell ist das ein sehr alter Ansatz. Ich kenne das vor allem noch damals aus den Naked Gun Filmen, die nackte Kanone. Das haben, glaube ich, die Regisseure damals da sogar gesagt. Die haben einfach sich vorgenommen, wir machen einfach alle 3 Sekunden einen Joke. Das heißt, man hat halt einfach unendlich viele. Und wenn von, keine Ahnung, 30 Jokes oder so in der Minute, ich glaube, die Rechnung ist halt völlig falsch, die ich gerade gemacht habe, aber wenn von all diesen Jokes, wenn wir euch, okay, machen wir eine simplere Rechnung. Wenn man in einer Minute 30 Jokes hat und davon landen aber nur 5, dann hat man immer noch 5 gute Jokes pro Minute. Und das ist, glaube ich, so der Ansatz von diesem dritten Deadpool-Film. Das war auch in den anderen Deadpool-Filmen teilweise schon so, aber hier ist es völlig extrem. Also hier ist es wirklich so, wir hauen einfach raus und zwischendurch gibt es halt einfach irgendwelche Sprüche von Ryan Reynolds und dann gibt es wieder irgendwo ein random Cameo und irgendwas davon wird euch doch zum Lachen bringen und auch funktionieren. Und manche Sachen funktionieren davon auch, aber meiner Meinung nach eben doch erstaunlich wenig, aber das sage ich halt auch als jemand, der auch schon bei Teil 2 gemerkt hat, ja, ich glaube, für mich ist das, was sie hier humoristisch verfolgen, humorell war auch ein neues, tolles Wort, also das, was sie hier humoristisch mit der Deadpool-Reihe verfolgen, ist, glaube ich, nicht für mich konstruiert. Da gibt es dann trotzdem einzelne Momente für mich, aber es ist einfach nicht tatsächlich für mich gemacht. Und das zieht sich hier halt auch einfach durch. Also nur da einfach Henry Cavill reinzuwerfen in den Wolverine-Cosplay, das ist für mich jetzt nicht automatisch witzig, nur weil ich das Gesicht kenne und denke, ah, das ist berühmter Schauspieler so und so. Ach, interessant, dass der hier kurz vorkommt. Das ist für mich die schlimmste Art von Cameo. Also ein gutes Cameo hat irgendeine Art von Bewandtnis in dem Film. Wieso genau der Typ? Also hat das irgendeine Metaebene an Anspielung auf das Ganze? Und nur weil Henry Cavill irgendwann mal als Gerücht vielleicht auch einer der Leute sein könnte, der den nächsten Wolverine spielen könnte, das ist für mich zu dünn. Witzigerweise zeigt der Film an anderer Stelle, wo er ein Cameo sehr, sehr gut einbaut, mit einer Person, die auch im Grunde immer nur gerüchteweise involviert war. Naja, nicht gerüchteweise, da gab es schon ganz konkrete Deals und Schlagzeilen zu. Aber eben, man nimmt halt da einfach eine Anspielung, die einfach konkreter ist, wo man sagt, okay, hier ist eine Person, die wird seit Jahren immer wieder mit dieser Figur oder mit diesem Franchise assoziiert. Jetzt holen wir diese Figur endlich mal wirklich in dieses Franchise rein. Und da hat das für mich absolut funktioniert und ist tatsächlich mein Highlight dieses Films. Komme ich später noch zu. Aber mit Henry Cavill war das halt nicht so. Das wirkte halt ein bisschen random. Und manche dieser Cameos in diesem Film sind auch einfach ein bisschen random. Manche, da ist eine Struktur dahinter, da ist eine Idee dahinter. Das heißt nicht, dass ich es immer lustig fand, aber ich habe selber, ja, so dumm das klingt, ich habe an manchen Stellen erkennen können, dass das hier ein ordentlicher Witz ist. Der wurde ordentlich etabliert, der wurde aufgebaut, aber er war halt nicht für mich. Aber das sind die Sachen, die ich am wenigsten kritisiere, wo ich sage, ja gut, ist halt dann nicht mein Humor, aber ich erkenne an, dass man hier bewusst was Witziges eingebaut hat. Nur ich fand es halt nicht besonders lustig, weil ich es vielleicht zu vorhersehbar fand oder was auch immer der Grund ist. Aber ja, kennt ihr vielleicht auch, dass manche Sachen könnt ihr schon respektieren als, ja, da hat jetzt sich jemand Arbeit gemacht, da hat jetzt jemand eine ordentliche Punchline auch aufgebaut, aber sie war halt nicht für dich. Aber du erkennst die Struktur an und auch, dass sich hier jemand Arbeit gemacht hat. So ein bisschen ist das bei mir mit Deadpool und Wolverine an vielen Stellen, dass ich erkannt habe, ja, hier ist ein Joke drin, hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich fand es nur nicht besonders originell oder besonders lustig. Aber an sich ist das schon legitim, das als Witz zu bezeichnen. Wow, die trockenste Art, über Humor zu reden ever. Aber ja, im Grunde ist auch der Rest der Story völlig egal. Ich weiß nicht, dass ich immer wieder abschweife, aber im Grunde ist es so, Deadpool kommt dann in irgendeinem Universum an, in dem er den Wolverine für würdig erachtet. Er nimmt sich diesen Wolverine mit. Der wird natürlich von Hugh Jackman wieder gespielt. Und ja, dann wirft er ihn denen im Grunde vor bei der TVA und sagt, hey, hier habt ihr einen Wolverine, passt doch jetzt, oder? Die sind natürlich nicht happy damit, also lange Rede, kurzer Sinn. Die TVA sperrt die beiden, also den Wolverine, den Deadpool einfach sich jetzt aus irgendeinem Universum geholt hat, und ihn selbst, Deadpool, die werden beide in The Void, wird es im Englischen genannt. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, aber The Void ist im Grunde eine Dimension, in die die TVA alle Sachen reinpackt, die einfach ja eine Anomalie sind oder wo sie sagen, nee, das sollte in gar keiner Zeitlinie bleiben, das packen wir mal lieber hier in den Mülleimer. So muss man es im Grunde sich vorstellen. Und hier steckt potenziell sehr viel Ideenreichtum drin oder sehr viel Potenzial. Ich habe mit potenziell schon angefangen, deswegen kann ich das nicht nochmal benutzen, das Wort an der Stelle. Aber ja, hier steckt viel Potenzial drin. Denn hier kann man natürlich jetzt sagen, hey, das ist wir haben schon mal den Begriff Multiversum jetzt etabliert in diesem Film und jetzt sagen wir, hier haben wir einen Mülleimer, in den können wir alle Sachen reinwerfen aus anderen Universen. Und was euch allen klar ist, ist natürlich, dass hier extrem viele Anspielungen und Cameos jetzt kommen. In diese komische Paralleldimension, in dieses Void, da wird jetzt einfach alles reingeworfen aus anderen Comicbuchuniversen über die letzten 20 Jahre. Und manche dieser Jokes funktionieren für mich, aber nicht ansatzweise so viele, wie ich gerne hätte. Also ich sehe hier super viel Potenzial in dieser Idee, aber das meiste davon ist einfach nur so, ja, halt da. Aber man hat, glaube ich, sich nicht immer die Zeit nehmen können oder wollen, da jetzt für alles eine super tolle Daseinsberechtigung zu haben. Also es geht relativ am Anfang los. Wolverine und Deadpool landen da und dann werden sie von einer Gruppe von, ja, keine Ahnung, Outlaws aufgegriffen. Und da haben wir dann einfach inflationär die ersten größeren Cameos. Also wir haben da Sabretooth. Und zwar, Sabretooth ist in den Comics teilweise immer Wolverines Bruder. Und Sabretooth kam auch in den Wolverine-Filmen immer wieder vor, in verschiedenen Versionen. Also es gibt eine Version für den X-Men Origins Wolverine-Film, es gibt aber auch eine Version für die klassische X-Men-Reihe. Und hier haben wir den Sabretooth aus den klassischen X-Men-Filmen. Und wenn ich klassische X-Men-Filme meine, dann meine ich Filme aus den späten 90ern, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, bei X-Men 1, oder? Oder ist das frühe 2000er? Auf jeden Fall ist das hier eine Referenz auf Sachen, die sind über 20 Jahre alt. Und das ist für manche Leute, glaube ich, richtig lustig. So, ich habe auch sofort erkannt, wer das ist. Aber es ist so ein Cameo ohne echte Punchline. Ohne so, dass ich sage, ah, okay, cool. Das ist ja cool, dass sie genau die Figur genommen haben, weil genau die Figur, das war ja immer ein Fan-Favorite oder ach guck mal, da war immer Konfliktpotenzial oder generell Story-Potenzial, das nie ganz ausgeschöpft wurde. Nee, wir reden hier von Sabretooth. So, da war nie irgendein Potenzial drin. Der Typ ist in diesen ursprünglichen X-Men-Filmen einfach nur ein Generic Villain, ein Henchman von Magneto. Ich glaube, niemand auf der Welt sagt, hey, Sabretooth war meine Lieblingsfigur in diesen X-Men-Filmen. So, der ist einfach da. Und hier ist es auch so, er ist einfach nur da. Er hat auch nur ein Cameo von, keine Ahnung, 2 Minuten oder so, dann ist er tot. Aber ja, ich glaube, man hat einfach nur gedacht, hey, cool, wir haben es hinbekommen, den Original-Schauspieler zu bekommen. Zumindest sieht er so aus. Wir stecken ihn nochmal in dieses Make-up. Einfach nur, damit halt irgendwer, und so gemein werde ich jetzt an der Stelle, damit halt ein paar Nerds auf die Leinwand zeigen können und sagen können, ah, guck mal, das ist der Sabretooth aus den X-Men-Filmen von Bryan Singer. Ich glaube, 1997 ging die Reihe los. So, das ist für mich halt nicht deswegen automatisch lustig. So, ich bin mir sicher, dass es für irgendwen sehr witzig war, den Typen zu sehen und dass der innerhalb von 2 Minuten seinen Kopf verliert. Aber das waren die Cameos, die ich sehr, sehr uninspiriert fand. In derselben Szene kommt auch noch Toad vor und Pyro. Das sind alles Figuren aus dem Original X-Men-Universum. Und das sind alles Figuren, alle Figuren, die sie bekommen haben, sind eigentlich Figuren, die einem relativ egal sind. Also Pyro fand ich schon nicht gut in den X-Men-Filmen. Ich glaube, Toad fand ich noch am lustigsten, weil ich seine Fähigkeiten interessant fand in dem ursprünglichen X-Men-Film. Aber auch das ist eine Figur mit fast null Charakter. Also da ist super wenig schon in den originalen X-Men-Filmen mit dieser Figur gemacht worden. Also warum diese Figur zurückbringen? Ja, wahrscheinlich, weil das am ehesten die Schauspieler sind, die sagen, hey, einen kleinen Marvel-Paycheck nehme ich gerne mit und ich werfe das den Leuten auch nicht vor, macht das. Verdient da auf jeden Fall noch ein bisschen Geld damit. Aber innerhalb dieser Story hier hat das halt kein Gewicht für mich. Also es ist nicht so, boah krass, sie haben den Originalschauspieler von Pyro aus X-Men 2 wiederbekommen. Ich weiß nicht mal, wie dieser Schauspieler heißt. Also diese Figur ist mir auch völlig egal. Ich erkenne sie nur gerade so wieder. Aber ich glaube auch, dass es nicht mal jedem so geht, dass er die wiedererkennt. Also ich glaube, viele dieser Witze, die hier eingebaut sind, die für mich halt, ich habe sie als Witze erkannt, fand sie nur nicht besonders gut. Aber für viele funktionieren diese Witze nicht mal, weil sie halt sich daran nicht erinnern. Also, wer erinnert sich genau, was da alles für Mutanten in den originalen X-Men-Filmen vorkamen? Da kamen, keine Ahnung, 20 bis 25 Mutanten vor. Und man erinnert sich wahrscheinlich am ehesten noch an die Big Five oder sowas, oder wie viele das auch immer waren. Also, vielleicht erkennt man eine Jean Grey oder eben man erkennt einen Professor X. Aber man erkennt auch nicht Pyro. Also, das ist halt einfach, ja, whatever. Aber gut. An der Stelle ist einfach klar, was dieser Film für eine Humorlinie fährt. Also mit extremen Deep Cuts, also mit Anspielungen und Referenzen, die wirklich teilweise 20 Jahre zurückliegen. Und manche von denen funktionieren, aber leider für mich persönlich die wenigsten. Also es gibt eben ein, zwei, die finde ich wirklich gut, aber die meisten sind so, pff, ja, okay, whatever. Man nutzt in derselben Szene ja zum Beispiel auch ein Cameo von Chris Evans und spielt da zumindest mal ein bisschen mehr mit der Idee und sagt, hey, wäre es nicht cool, wenn wir hier mal Schauspieler mit reinholen, die eben öfter Superhelden gespielt haben. Und Chris Evans ist halt das prominente Beispiel, dass er sowohl Captain America war oder ist oder wie auch immer, aber er war halt auch mal Johnny Storm aus einem der schlechten Fantastic Four-Filme. Und das ist zumindest, wo ich sage, ich musste da jetzt auch nicht laut lachen, aber das war für mich ein legitimer, ordentlicher Joke. Da war so, hey, da habt ihr euch jetzt mal genug Arbeit gemacht mit dem Konzept und gesagt, hey, wenn wir schon Multiversum haben, und wenn wir Marvel-Money haben und auch wirklich alles Mögliche möglich machen können, dann war das hier ein ordentlicher Joke. Sozusagen, hey, wie wäre es, wenn wir den Typen holen, den alle als Captain America in Erinnerung haben? Aber nee, der Joke ist, er ist eigentlich dieser Typ von vor, ich weiß nicht, wie alt die Fantastic Four-Filme sind, von vor 15 Jahren oder so, als er mal Johnny Storm gespielt hat. Weil das ist eine Anspielung, die ist auch unter den Leuten, die das Marvel-Universum oder generell Comicbuchfilme gucken, ist das, glaube ich, eine Anspielung, die verstehen noch sehr viele Leute. Das ist ein bekannter Schauspieler, den man auch jetzt noch aus den letzten Jahren kennt. Und dann ist einem vielleicht auch bewusst, der hat schon mal einen Superhelden gespielt. Und das funktioniert für mich wirklich. Also generell, die Cameos sind, wie gesagt, zweischneidiges Schwert. Manchmal sind sie das Schlechteste an dem Film, finde ich wirklich. Und manchmal sind sie die Highlights des Films. Und ja, es funktioniert halt nicht alles. Generell mit meinen Kritikpunkten bin ich ein bisschen all over the place, aber das liegt auch daran, weil dieser Film all over the place ist. Also wie gesagt, ich habe ja schon mehrmals betont, die Handlung des Films ist eigentlich auch nicht wirklich wichtig, ist sie auch nicht. Also unsere Figuren sind jetzt hier in diesem Wasteland, in diesem Void und im Grunde gibt es einfach nur immer wieder mal Rangeleien zwischen Deadpool und Wolverine, weil das scheinbar auch etwas ist, so wie Deadpool selbst im Film referenziell die Kamera anspricht, sagt er, ja, guck mal Nerds, das wird jetzt gleich geil für euch, weil Deadpool und Wolverine kämpfen. Vielleicht bin ich da einfach out of touch. Für mich war das nicht ein Moment, wo ich sage, boah, darauf habe ich immer gewartet, dass Wolverine und Deadpool gegeneinander kämpfen. Der Film macht es aber gleich zweimal, dass die gegeneinander kämpfen. Und es fühlt sich beide Male nicht wirklich notwendig an, aber die zweite der beiden Kampfszenen ist zumindest von der Choreografie und der Idee deutlich origineller. Diese erste Kampfszene in The Void ist einfach nur, ja, Nonsens. Sie ist einfach nur da, weil sie muss halt da sein, weil unsere Helden können sich ja jetzt nicht zusammenraufen. Ja, das liegt daran, dass ihr vorher nicht die Arbeit gemacht habt und euch einen guten Grund überlegt habt, warum Wolverine aus irgendeinem random Universum mit dem Deadpool aus unserem Hauptuniversum mitkommen soll. Sondern er wurde halt einfach entführt. Und deswegen kloppen die sich ein bisschen, dann kommen unsere ganzen Cameos mit eben, wie gesagt, Pyro, Sabretooth, Toad, all die Leute, Johnny Storm, also gespielt von Chris Evans. Und das alles wird abgefrühstückt und ja, dann werden sie zum eigentlichen Hauptbösewicht dieses Films gebracht und es wäre natürlich kein Marvel-Film, wenn man nicht garantiert sagen könnte, ja, der Bösewicht in diesem Film ist nicht ordentlich entwickelt. Es ist in dem Fall Cassandra Nova, auch wieder eine relativ weirde Figur aus dem Comicbuch-Universum, denn Cassandra Nova ist in einer gewissen Reihe von Comics ist sie eine Art böser Zwilling von Professor X. Eigentlich ist sie irgendwas, so ein Alien oder so, das sich aber in den Mutterleib wohlgemerkt von Professor X Mutter mit etabliert hat. Das heißt, sie wächst mit dem Säugling Professor X heran. Unter anderem, glaube ich, versucht er oder sie mit der Nabelschnur zu erdrosseln. Die beiden kämpfen im Mutterleib schon. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Cassandra Nova ist ein sehr böser, sehr bizarrer Bösewicht im Marvel-Universum. Und sie wird hier ein bisschen anders interpretiert. Also in den Comics ist es eine ältere Frau optisch. Hier ist es auf jeden Fall eine jüngere Frau. Gespielt von Emma Corrin, die auch in dieser Rolle, finde ich, sich echt Mühe gibt. Also Emma Corrin versucht hier so stark wie möglich creepy zu sein und unangenehm zu sein. Aber ihre Figur wird halt einfach keinerlei Option gegeben, sich zu entwickeln. Das Coolste an ihrer Figur, und das ist auch wirklich eins der Highlights für mich, ist tatsächlich die Visualisierung ihrer Superkräfte. Denn sie kann genau wie ihr Zwillingsbruder die Gedanken, in die Gedanken von Leuten eindringen und die lesen. Dafür muss sie aber Körperkontakt herstellen. Und da finde ich, der Effekt sieht zwar nicht immer realistisch aus, aber den finde ich tatsächlich wirklich cool gemacht trotzdem. Weil sie tatsächlich mit ihrer Hand oder mit ihren Fingern, wie auch immer, sie kann wirklich physisch in Menschen hineinfassen. Also sie fasst dann einfach zum Beispiel in Deadpools Kopf hinein und wir sehen unter der Maske, wie sich ihre Finger abzeichnen und plötzlich zeigen ihre Finger auch mal durch seine Nasenlöcher raus. Und das fand ich auf jeden Fall visuell cool, weil es war eklig, aber es war auch irgendwie cool gemacht. Und ja, es hat einfach visuell Spaß gemacht. Es war visuell ein schönes, originelles Element. Das fand ich sehr, sehr gut. An sich, wie gesagt, gibt sich auch die Schauspielerin wirklich Mühe, Emma Corrin. Ich glaube, am ehesten könnte man sie aus The Crown kennen, aus der Netflix-Serie. Da hat sie Princess Diana gespielt. Also sie ist so unangenehm wie möglich in ihrer Art, wie sie guckt und, wie sie spielt. Aber ihre Figur kriegt weder guten Dialog noch wirklich viel Platz, sich zu entfalten. Aber ja, das ist unser Hauptbösewicht, Cassandra Nova. Die regiert im Grunde über The Void, über dieses Wasteland da, über diese Mülleimer-Dimension. Und ist damit scheinbar auch irgendwie aus irgendeinem Grund happy? Aus irgendeinem Grund findet sie das gar nicht kacke, in der Dimension zu leben, durch die regelmäßig ein riesiges Wolkenmonster fliegt, Alioth, der regelmäßig einfach irgendwelche Leute frisst in dieser Dimension. Sie findet das scheinbar trotzdem cool, da zu sein. Warum auch immer, ja, ist vielleicht klassisches Bösewicht-Ding. Ich lebe gern in einer Region, die eigentlich ziemlich shitty ist, weil ich bin ja böse. Also, ja, muss meine Region, in der ich lebe, ja auch irgendwie böse sein, oder? Also, auch das, wie gesagt, ist wieder ein bisschen dünn an der Stelle, wieso sie damit so happy ist, dort zu leben. Scheinbar, weil sie dort die totale Macht über alles hat. Wir sehen aber später im Film, wenn sie in die reale Welt kommt, also in die reale Welt, also in unsere Hauptdimension, in der die eigentliche Handlung der Marvel-Filme stattfindet, auch da ist sie völlig übermächtig. Also, man versteht nicht wirklich, warum sie sich damit zufrieden geben sollte, in dieser Mülldimension zu herrschen. Aber das tut sie. Und aus irgendeinem Grund ist sie aber typisch Bösewicht. Sie bringt unsere Helden auch nicht um, versucht das auch nicht wirklich. Und ja, Deadpool und Wolverine entkommen aus dieser Situation aus hanebüchenen Gründen. Und das alles nur, um letzten Endes wieder dorthin zu gehen, um wieder mit ihr zu kämpfen. Also diese ganze Handlung ist an der Stelle eigentlich schon non-existent, weil eigentlich haben wir schon unsere Konfrontation mit dem Bösewicht. Aber der Film entscheidet, ja nee, wir müssen aber irgendwie auf 2 Stunden kommen bei diesem Film. Also lass sie halt abhauen, mach da so ein paar Momente, wo sie irgendwie so Bonding-Momente haben, wo sich Deadpool und Wolverine so ein bisschen zusammenraufen und dann kommen wir einfach wieder hier hin und auf dem Weg nehmen wir einfach einen Haufen Cameos mit. Und das ist halt mein Hauptproblem, dass dieser Plot für diesen Film eigentlich wirklich, ja, also ich weiß nicht, wer sich da Mühe gegeben hat, aber gut ist es meiner Meinung nach nicht geworden. Was erstaunlich ist, denn dieser Film hat nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4, sondern 5 offizielle Drehbuchautoren. Und das ist schon eine ordentliche Nummer. Also das ist ja mittlerweile bei diesen großen Hollywood-Produktionen nicht mehr unüblich, dass es durch mehrere Hände geht und da mehrere Leute mitschreiben. Aber 5 ist schon eine Nummer, wo ich mir denke, wirklich? Also so komplex ist die Handlung nicht, dass ich das durch 5 Hände durchreichen muss, um das zu Papier zu bringen, was da am Ende bei rausgekommen ist. Also klingt immer hart als Kritik, wenn man selber nicht einer dieser Profis ist. Aber wenn ihr den Film guckt, also dass das 5 Leute schreiben mussten, ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Naja, genau. Auf jeden Fall auch der Film generell, der ganze visuelle Stil dieses Films ist ja schon relativ klassisch Marvel. Also die Filmfarben sind oft entsättigt. Es gibt dann das Einzige, was eigentlich wirklich farblich wirklich rausknallt, sind die Kostüme von Deadpool und von Wolverine. Die sind irgendwie knallrot und knallgelb. Alles andere ist wieder so ein klassisch, Ja, also visuell ist das hier nicht besonders inspiriert, sage ich mal. Das ist alles sehr von der Stange und das ist ja für Marvel auch immer wichtig, damit alles irgendwie zusammenpasst, damit man alle Filme gucken kann und nicht das Gefühl hat, ja, irgendwas sticht hier jetzt besonders raus. Was sich aber hier halt einfach angeboten hätte, dieser Film spielt zu großen Teilen in einer parallelen Mülleimer-Dimension, in der du alles machen kannst. Aber dadurch, dass sie das halt in Loki schon etabliert hatten ein Stück weit, obwohl das in Loki, glaube ich, auch alles farbenfroher war, soweit ich das von Ausschnitten kenne, aus irgendeinem Grund sieht das hier alles halt, ist das halt einfach graue Wüste. Das heißt, dieser Film ist halt auch visuell nicht besonders spannend oder interessant. Es gibt hier und da kameratechnisch ein paar schöne Momente in dem Film auf jeden Fall. Es gibt auch ein, zwei Action-Szenen, die gut durchchoreografiert sind und auch von der Kamera gut eingefangen werden. Aber es sind bei weitem leider nicht alle. Also, wie gesagt, die Handlung vollzieht sich immer so weiter. Deadpool und Wolverine reisen durch dieses Wasteland und letzten Endes gabeln sie so ihr kleines Team auf von Leuten, mit denen sie jetzt zurückschlagen wollen und Cassandra Nova, also unseren Bösewicht, in ihre Schranken weisen wollen, damit Cassandra Nova ihnen hilft, in ihre ursprünglichen Dimensionen zurückzukommen. Ich weiß nicht, woher sie auf die Idee kommt, dass sie das kann. Sie behauptet das einmal am Anfang, aber ich meine, warum glauben? Also warum glaubt man einer Person, die man gar nicht kennt, die auch eindeutig böse Absichten hat und einen umbringen will, wieso glaubt man der dann, dass sie irgendwas für einen tun kann und warum sollte sie es freiwillig tun? Also das alles, wie gesagt, der Plot ist relativ dünn, aber wir kommen damit, wenn unsere zwei Helden, Wolverine und Deadpool, durch diese Einöde reisen, kommen wir tatsächlich zu meinem Favorite-Joke des Films, der sich auch ein bisschen durchzieht, der ein bisschen öfter zum Einsatz kommt. Und zwar treffen sie halt in dieser Dimension ja die ganze Zeit auf Figuren aus Superheldenfilmen, die halt, ja, eben in den Mülleimer gewandert sind. Also eben die ganzen alten X-Men-Figuren, die heute nicht fortgeführt werden, wo Marvel definitiv ein Reboot machen wird und wird ganz neue Leute als diese X-Men-Figuren etablieren. Und das ist so ein bisschen das einzige ordentliche Thema, was man in diesem Film etabliert, dass in dieser Mülleimer-Dimension halt wirklich all die vergessenen Superhelden drin sind, die es mal irgendwann gab. Das heißt nicht, dass die alle gut waren, aber sie sind halt alle noch da irgendwie. Also wir haben hier dann sehr, sehr weirde Cameos, teilweise von sehr schlechten Filmen auch. Also wir haben hier unter anderem Jennifer Garner als Elektra. Ich weiß nicht, wie viele Leute Elektra gesehen haben, die Deadpool und Wolverine gesehen haben. Ich habe Elektra nie gesehen. Ich habe Daredevil damals gesehen, wo sie auch schon vorkommt, als diese Figur. Und der war schon nicht gut. Also habe ich natürlich nicht auch noch Elektra angeguckt. Aber auf jeden Fall ist hier Jennifer Garner in einem Cameo und ich finde Jennifer Garner in diesem Film irgendwie sympathisch. Generell habe ich keine Ahnung, wie diese Person privat ist, aber ich habe immer den Eindruck, dass sie vielleicht ganz nett ist und Ben Affleck so ein bisschen der Arsch in der Beziehung war. Man lässt es sich ja auch nicht nehmen, einen kleinen Seitenhieb auf Ben Affleck auszuteilen, wo ich mir dann auch wieder dachte, das ist auch wieder ein extremer Deep Cut. Also man macht den Joke im Film, hey, was ist mit Daredevil passiert? Ja, Daredevil ist tot und Elektra sagt dann, ja, ist nicht so schlimm. Was eindeutig so ein kleiner Seitenhieb ist, dass Jennifer Garner im wirklichen Leben mit Ben Affleck verheiratet war und er sie ja dann verlassen hat und sie deswegen ja sich denkt, ja, ist nicht so schlimm, dass der Typ weg ist. So, aber das ist ja auch an der Stelle schon wieder eine Art von Deep Cut. Also entweder ist man jetzt total drin im Hollywood-Gossip und interessiert sich dafür, dann funktioniert dieser Joke. Oder man denkt sich halt, ja, keine Ahnung, warum Elektra plötzlich Daredevil egal ist. Ja, egal. Aber ja, wir haben auf jeden Fall Jennifer Garner als Elektra. Was ich irgendwie ganz strange finde, wie dieser Film, und das ist, glaube ich, ein generell ganz sonderbarer Inhalt dieses Films für mich, dieser Film versucht, Nostalgie für Comicbuchfilme an sich wachzurufen. Ich meine, Nostalgie ist an sich eine starke Währung. In unserer Gesellschaft schon immer gewesen und vor allem in den letzten Jahren gerade für Comicbuchfilme auch, dass man sagt, ach guck mal, wisst ihr noch das? Oder nee, nicht für Comicbuchfilme, generell für ältere popkulturelle Sachen. Und das Witzige ist ja, diese Nostalgie wird abgerufen, egal ob diese Sachen gut oder schlecht waren, sondern einfach nur, hey, remember that. Erinnerst du dich noch daran? Ja, war zwar nicht gut, aber erinnerst du dich noch daran? Und das habe ich generell nicht verstanden. Das verstehe ich auch nicht in der Mode. Ich verstehe auch nicht, warum die 90er-Klamotten wieder zurückkommen. Die sind einfach nicht hübsch. Das sieht einfach nicht gut aus. Aber hey, Nostalgie. Und so ist es hier halt auch. Nur, dass man halt in Deadpool sich entscheidet, hey, wie wäre es, wenn wir Nostalgie für die nicht so gut gealterten Comicbuchfilme wachrufen. Also Elektra war damals schon nicht gut. Also der ist nicht mal schlecht gealtert oder so. Der war damals schon scheiße. Was vielleicht nicht so perfekt gealtert ist, aber definitiv seine Fanbase hat, ist Blade. Dementsprechend ist in diesem Film auch Wesley Snipes, der ja mittlerweile wieder aus dem Knast raus ist nach, ich weiß nicht, was hat er da, Steuern hinterzogen oder so. Also auch der hat hier einen kleinen Moment. leider, finde ich, kriegen sie es nicht gut hin, den Blade wachzurufen, den man noch aus diesen Filmen von früher kennt. Also er wirkt überhaupt nicht wie der Charakter von damals, sondern es ist halt einfach derselbe Schauspieler. Aber der Blade, den ich aus diesen Filmen von damals kenne, also das, ich hätte den niemals für Blade gehalten, wenn es nicht derselbe Schauspieler wäre und sie das nicht ganz klar sagen. Aber wir kommen hier dann zu dem einen Cameo, wo ich wirklich sage, das finde ich wirklich witzig und das funktioniert für mich auch wirklich, wirklich gut. Aber es ist eben auch ein extremer Deep Cut, wo ich glaube, das ist einfach den mindestens der Hälfte der Zuschauer, die Deadpool und Wolverine einheimsen wird, ist diese Referenz nicht klar. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und zwar ist es Channing Tatum. Channing Tatum spielt in diesem Film Gambit, ein Superheld, der auch einmal kurz in X-Men Origins Wolverine gespielt wurde, von Taylor Kitsch damals, glaube ich. Und ja, Gambit ist einfach ein Superheld, der Dinge, Gegenstände, was auch immer, mit Energie aufladen kann und die dadurch zum Explodieren bringen kann. Also sein Klassiker ist ein Stab und Spielkarten. Und hier spielt ihn Channing Tatum in einem Kostüm, was auch wirklich, es sieht nicht besonders gut aus. Also dieses Kostüm ist schon so ein bisschen, also es ist exakt das Kostüm, was diese Figur in den Comics trägt, aber es wirkt ein bisschen billig. Also gerade im Vergleich mit den Kostümen von Deadpool und von Wolverine wirkt das Kostüm von Channing Tatum hier, ja, eher so die B-Ware. Also es hat ein bisschen so ein Plastik-Feeling und es wirkt nicht so, als wenn es ihm wirklich gut passen würde. Aber hey, den Joke an sich finde ich wirklich gut, weil es wirklich ein Deep Cut ist. Weil Channing Tatum war super, super lange immer, ja, etabliert als er wird Gambit spielen. Also es gab ganz konkrete Headlines, Nachrichten, wo es hieß, hey, es ist jetzt ein Deal gemacht worden, Channing Tatum wird Gambit spielen, es wird einen Gambit-Film geben. Es gibt Pressetermine, wo Channing Tatum mit anderen Leuten aus dem X-Men-Universum auftritt, weil schon klar ist, ja, er wird unser Gambit sein, also nehmen wir ihn hier schon mit dazu. Und das ist aber nie passiert, weil dann wurde Fox von Disney gekauft und auch generell haben sie einfach ewig das nicht hinbekommen, diesen Gambit-Film zu machen. Also es ist, glaube ich, keine Ahnung, 5 Jahre lang gab es die Gerüchte, dass Channing Tatum Gambit spielen wird oder auch die konkreten Ankündigungen und es ist nie passiert. Aber das alles weiß man nur, finde ich, wenn man sich wirklich mit den Hintergründen und mit den Background-Informationen von diesen Comicbuchfilmen beschäftigt. Ich tue das ein Stück weit, weil ich mich halt generell damit beschäftige, ja, was wird so produziert, was wird als nächstes gemacht, was macht der und der Regisseur, was macht der und der Schauspieler oder die Schauspielerin. Und deswegen bekomme ich solche Sachen mit. Und so habe ich auch über die Jahre immer wieder mitbekommen, ah ja, okay, Channing Tatum soll wohl jetzt dann mal Gambit spielen. Aber diese News, das ist keine News für die Tagesschau. Das ist News absolut in einer Nerd-Bubble. Das sind Sachen, die kriegt man nur dann mit. Und deswegen frage ich mich, wie viele Leute in diesem Kino sitzen tagtäglich und wirklich diese Referenz mit Channing Tatum mitbekommen. Es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit egal. Es ist auf jeden Fall lustiger, wenn man es weiß. Aber für alle anderen ist es halt einfach so ein bisschen wie das Henry Cavill-Cameo. Die werden einfach sagen, ach witzig, die haben hier Channing Tatum bekommen. Ach witzig, die haben hier Henry Cavill für einen kurzen Auftritt bekommen. Aber der eigentliche Joke, den der Film hier aufsetzt, eben mit, hey, das hätte unser Gambit werden sollen, hat nie funktioniert. Die Figur macht auch immer wieder Anspielungen darauf, dass sie ja irgendwie immer schon da war, aber nie so wirklich und so. Also lauter solche Anspielungen gibt es von Channing Tatum. Und aus irgendeinem Grund ist der eigentlich wirklich witzigste Joke für mich, dass Channing Tatum einen sehr schlechten französischen Akzent in diesem Film macht und sehr undeutlich spricht und der Film sich darüber auch lustig macht. Und aus irgendeinem Grund ist das für mich der beste Joke im ganzen Film. Also immer wenn Channing Tatum irgendwas sagt und Deadpool dann sagt so, ja, sorry, wir verstehen kein scheiß Wort, das du sagst. Das war für mich wirklich der beste Joke im Film, muss ich wirklich sagen. Und das ist für mich auch das beste Cameo im Film, weil es wirklich, ja, weil es ein ordentlicher Deep Cut ist. Es ist nicht wie bei Henry Cavill so ein bisschen random, sondern man sagt wirklich, hey, was wäre, wenn wir hier jemanden nochmal mit reinholen in diese Gleichung, der eigentlich immer hier dazugehörte und der eigentlich hier immer stattfinden hätte sollen, aber es hat einfach nie funktioniert und es wird wahrscheinlich in Zukunft auch nicht funktionieren, weil wer weiß, ob Disney jemals plant, selber einen Gambit-Film zu machen und wahrscheinlich dann ist es dann nicht mehr Channing Tatum, wenn er jetzt ihn irgendwann zu alt für die Rolle ist. Aber deswegen fand ich das wirklich einen schönen Deep Cut. Danach folgen noch weitere Cameos in diesem Film, aber das ist für mich der Cameo, das Cameo-Highlight und mit der stärkste Joke im Film. Mit dieser bunten Truppe wird sich dann zu Cassandra Nova begeben. Es gibt wieder einen Kampf. Generell fühlen sich alle Kämpfe in diesem Film meistens ein bisschen sinnlos an. Also die Kämpfe zwischen Deadpool und Wolverine sind, glaube ich, einfach nur da, weil man halt dachte, gut, jetzt hier noch Dialog schreiben oder so, ist jetzt auch langweilig. Lass die einfach zweimal gegeneinander kämpfen. Und so fühlt sich auch dieser Kampf so ein bisschen sinnlos an. Letzten Endes entkommen unsere Helden dann doch wieder in die Prime-Dimension, in die Dimension, wo ja, die Haupthandlung stattfindet, immer in den Marvel-Filmen. Und letzten Endes folgt ihnen Cassandra Nova dahin auch noch. Auch da ist alles plottechnisch relativ dünn erklärt. Sie kommen generell in die Dimension zurück mit einem Tool, was Doctor Strange benutzt. So wie ich das verstanden hatte, reist man mit diesen Doctor Strange-Geräten nicht in verschiedene Universen, sondern es gibt halt ein paar bestimmte Dimensionen, die dieses Gerät ansteuern kann. Und ich glaube, es gab einen ganzen Doctor Strange-Film, wo es genau darum ging, dass es was Besonderes ist, wenn jemand die Fähigkeit hat, verschiedene Universen zu bereisen. Aber hier wird einfach die Shortcut-Erklärung gewählt. Man kann mit dem Ding jetzt auch zurückreisen, whatever, ist dann so. Ist auch nicht so wichtig für mich, ist schon okay. Also wenn das ein Plothole ist, dann ist es halt ein Plothole. Man muss die beiden halt wieder irgendwie zurück in die richtige Dimension kriegen. Und wenn man jetzt keinen Bock hat, sich die Mühe zu machen und das irgendwie mit den Kräften von Cassandra Nova zum Beispiel zu etablieren, dass sie das kann, dann halt nicht. Ist okay für mich. Dann ist das so. Auf jeden Fall kommt Cassandra Nova mit unseren Helden zurück in die Prime-Dimension und natürlich will sie die ganze Welt jetzt vernichten, weil das ist immer so in diesem Film. Der Bösewicht hat zwar nicht viel echte Motivation und auch nicht viel Charakter, aber irgendwie ist die Handlung von diesen Bösewichten in diesen Comicbuchfilmen ja immer, ich will alles Leben auslöschen oder zumindest das Leben auf der Erde oder was auch immer. Und im Grunde ist das ja auch der Plot. Also Cassandra Nova will einfach alle Dimensionen, die es gibt, vernichten, bis auf die Dimension, wo sie herrscht, The Void, weil dort ist sie scheinbar mächtiger als in allen anderen Dimensionen und dann wäre sie dort, ja, unbesiegbar scheinbar. So viel dazu. Das ist die Handlung dieses Films. Letzten Endes gibt es dann da noch einen Haufen Rumgeballer und einen Haufen Rumgekämpfe, aber an Handlung passiert da auch nicht mehr viel mehr. Also letzten Endes schaffen es unsere Helden natürlich dann doch, den Bösewicht dieses Films zu besiegen. Aber nur mit der Kraft der Liebe oder was auch immer, wie auch immer sie das am Ende erklären. Aber das ist auch nicht, also am Ende vom Tag kann man sagen, Deadpool und Wolverine ist die Handlung einfach überhaupt nicht wichtig. Und was für mich halt die Frage war, ist, macht das irgendeinen Sinn, dass Hugh Jackman in diese Rolle zurückkehrt, dass er nochmal Wolverine spielt? Denn ich bin einer der Leute, die wirklich den Abschluss mit Logan sehr, sehr gelungen fand. Also das fanden sehr, sehr viele Menschen. Logan kam richtig gut an, die Leute haben das gefeiert. Das war das richtige Level an Pathos. Das war auch verdientes Pathos in Logan. Und dann hieß es, okay, er kommt nochmal zurück für diese Rolle. Ja, er spielt einen anderen Wolverine. Er spielt einen Wolverine aus einer anderen Dimension, der sich aber in der Art, wie er sich verhält, im Grunde exakt so verhält, wie der Wolverine, den wir zuletzt in Logan gesehen haben. Er ist im Grunde derselbe Charakter. Und dementsprechend hat sich das für mich nie wirklich richtig angefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, egal wie oft ihr mir jetzt sagt, das ist nicht derselbe Wolverine, er verhält sich genauso, er sieht genauso aus, er hat scheinbar eine ähnlich traumatische Vergangenheit. Also für mich fühlt sich das einfach nur an, als wenn ihr das Erbe, das man mit Logan hinterlassen hat, mit Füßen tretet. Und darüber macht sich der Film selber ja auch lustig, aber nur weil man sich darüber lustig macht, heißt das nicht, dass man davon frei von Kritik ist. Also ich finde, ich finde es auch schade, dass Hugh Jackman für diese Rolle zurückgekommen ist, weil er damit so ein bisschen, ja, seinen Abschluss von diesem ganzen Genre, und das war ja auch sein großer Karrierestart als Wolverine, das hat er damit so ein bisschen befleckt. Das finde ich einfach persönlich ein bisschen schade, weil ich das, ja, hier auch nicht wirklich bis zum Schluss nicht wirklich verstehe, wofür Wolverine in dieser Handlung wichtig ist. Also alles, was Wolverine in dieser Handlung macht, hätte man auf jede beliebige andere Figur schreiben können oder man hätte auch eine neue Figur etablieren können. Beziehungsweise es gab genug etablierte Figuren im Deadpool-Universum. Man hätte einfach sagen können, Deadpool hat dieses gleiche Abenteuer mit anderen Figuren, die wir bereits kennen, aus den anderen Teilen. Weil das ist halt auch ein Problem. Dadurch, dass dieser Film so viel Neues aufmacht, ist halt gar kein Platz für das, was in den anderen Deadpool-Filmen etabliert wurde. Also seine ganze Crew, die er da hat, seine Freundin, die Vanessa, oder auch seine ganzen Sidekicks wie Dopinda und so, all die sind nur noch ein Randjoke am Ende und am Anfang des Films. Man verlässt sich hier auf alle neuen Elemente, die man jetzt durch diesen Merger mit Disney und Fox nutzen kann, aber das alles hat halt kein Gewicht, weil es eben nicht vorher etabliert ist. Und wenn man dann im dritten Teil einer Reihe plötzlich doch auf Pathos umschaltet und sagt, ich möchte jetzt das alles so emotional wie möglich haben und ach mein Gott, ist das nicht toll, und sind nicht einfach Comicbuchfilme was ganz, ganz Tolles und eben dann auch noch Nostalgie für schlechte Comicbuchfilme wachrufen will an mehreren Stellen, das alles ist halt leider nicht verdient. Also man hat den Aufbau dafür nicht betrieben, sondern man will das hier innerhalb eines Films, innerhalb von 2 Stunden alles abrufen und Deadpool eignet sich für mich einfach auch nicht für Pathos, weil es ist ein Film, wo der Hauptcharakter ständig in die Kamera guckt und ständig deutlich macht, wie unwichtig das alles ist und wie wenig er selbst sich für all das interessiert. Deadpool ist halt keine Figur, zumindest so wie er in den Filmen etabliert wurde, ist halt keine Figur, der irgendwas wirklich wichtig ist. Ja, schon, er will, dass seine Freundin überlebt und seine Kumpels, aber das sind ja alles nur selbstsüchtige Gründe. Und der Film versucht, das irgendwie zu thematisieren und zu sagen, hey, und jetzt ist Deadpool mal ein bisschen selbstloser. Aber der Film macht die Arbeit dafür nie wirklich. Also er sagt halt einfach, hey, Deadpool ist jetzt selbstlos. Also weil Deadpool das selber einfach von sich selber sagt, hey, ich werde jetzt was Selbstloses tun. Aber die Motivation, warum sein Charakter das wirklich macht oder ob diese Wandlung dahin verdient ist, all das tut dieser Film halt leider nicht. Und dementsprechend, ja, ist der Plot, glaube ich, das, was diesen Film am meisten zurückhält. Es gibt ein paar freche Jokes, es gibt auch ein paar freche Sprüche in Richtung Marvel. Ich glaube, diese Sprüche könnten deutlich böser und besser sein, wenn das Ganze eben nicht zu Marvel gehören würde. Aber immerhin, man traut sich mal hier und da ein paar Jokes darüber zu machen, dass die letzten MCU-Filme ja auch nicht so gut waren. Und das kann ich alles appreciaten, aber es ist halt auch alles nicht super originell. Ich glaube, das ist immer mein Problem mit den Deadpool-Filmen, dass die meisten Witze, die Deadpool macht, das sind alles so Witze oder Sprüche, die, also nicht die Jokes per se, aber die Aussage in diesen Witzen, das sind alles Sprüche, die hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht, der sich mit diesem Zeug beschäftigt oder sich mit Freunden darüber unterhält. Das sind alles so Sachen, ja, eben, ach, guck mal, und das war irgendwie nicht so geil, dieser Film. Guck mal, wie weird das ist, dass jetzt der und der Schauspieler plötzlich da auch noch mitspielt, obwohl er in dem anderen Universum ja schon drin ist. Das sind halt so klassische Nerd-Unterhaltungen. Und Deadpool wiederholt die halt einfach nur und versucht sie als Witz oder als Punchline zu formulieren. Aber das macht sie halt nicht originell, sondern halt eher vorhersehbar. Ja, man versucht sie witzig einzubinden. Und das gelingt an ganz wenigen Stellen auch für mich, aber an den meisten halt leider nicht. Und trotz all dieser Kritik und trotz dessen, dass ich hier über eine Stunde jetzt über diesen Film rede, würde ich trotzdem am Ende für die Leute, die ersten beiden Deadpool-Filme eben wirklich gefeiert haben, würde ich sagen, hey, dann habt ihr an dem hier auch Spaß. Also da macht ihr dann nichts falsch. Das ist jetzt nicht ein Film, der plötzlich komplett qualitativ mit dem bricht, was vorher da war, sondern er bleibt absolut genau dabei, was vorher funktioniert hat. Er versucht, ein, zwei neue Sachen zu etablieren. Das funktioniert leider nicht so wirklich. Also, der Plot ist oft das Schwächste in dem Marvel-Film. Und da ist Deadpool und Wolverine auch echt keine Ausnahme. Aber ja, es gibt ein paar nette Jokes. Wie gesagt, der Humor ist extrem meta. Also, ich habe ja auch einen Haufen Anspielungen gar nicht erwähnt. Also, eben auch unter anderem laufen sie mal in einem Laden vorbei, der heißt Liefeld's Just Feed. Ist ein extremer Comicbuch-Joke. Rob Liefeld ist ein Zeichner der Comics gewesen und Rob Liefeld war dafür bekannt, dass er nicht gut Füße zeichnen kann. Und deswegen gibt es in dem Laden hier, in dem Film hier, einen Laden, ich glaube, für orthopädische Schuhe oder so, der eben heißt Liefeld's Just Feet. Solche Jokes sind hier drin, also hier sind extreme Meta- und Meta-Jokes und Meta-Anspielungen für richtige Nerds. Und wenn ihr das seid und wenn ihr das in den anderen beiden Deadpool-Filmen schon gefeiert habt, dann habt ihr hier einen Haufen Material, das ihr abfeiern könnt. Wenn ihr das nicht so seid, dann glaube ich auch, dass dieser Film trotzdem noch funktioniert, aber nicht wegen des Plots. Also es gibt hier einfach, wenn ihr generell das Charisma von Ryan Reynolds und Hugh Jackman schätzt und sagt, hey, ich finde die beiden einfach sehr, sehr lustig zusammen, dann funktioniert dieser Film auch für euch, das glaube ich auch. Aber wenn ihr nach Teil 2, so wie ich, schon so ein bisschen müde der Deadpool-Formula wart, dieser Struktur, die man da etabliert hat, dann wird euch Deadpool und Wolverine halt auch nicht origineller vorkommen. Das ist trotz des größeren Budgets, trotz der größeren Möglichkeiten durch den Fox-Disney-Merger, ich finde, man macht damit zu wenig. Der Bösewicht ist kriminell wieder unterentwickelt in dieser Stelle. Egal, ob man jetzt von Matthew McFadden als Mr. Paradox spricht oder Cassandra Nova. Unsere Figuren machen keine echte Entwicklung durch. Man versucht das so ein bisschen für Wolverine zu machen. Aber am Ende vom Tag hat man das Gefühl, ja, aber diese ganze Entwicklung hat diese Figur ja schon gemacht in einem anderen Film. Und jetzt macht ihr das einfach nochmal und wollt mit der Ausrede davon kommen, dass ihr sagt, ja, aber es ist ja ein Wolverine aus einer anderen Dimension. Ja, also fool me once, fool me twice. Aber es ist irgendwann, ist es halt dann einfach ermüdend. Das muss man einfach ehrlich sagen. Trotzdem habe ich den Film auch auf Letterboxd gar nicht so beschissen bewertet. Ich glaube, ich habe den 2,5 von 5 Sternen gegeben, weil es ist ein durchschnittlicher Film. Man kann den schon gucken und der Film hat mich nicht aktiv beim Gucken genervt. Also ich hatte nicht das Gefühl, oh, was für eine Scheiße ist das jetzt hier. Aber er hat mich halt auch nie begeistert. Und er hat mich halt auch nie wirklich vergessen lassen, dass ich jetzt einfach hier sitze und, keine Ahnung, den, keine Ahnung, 35. Marvel-Film gucke. Sondern das ist die ganze Zeit sehr präsent. Und ja, auch, selbst die Meta-Jokes von Deadpool funktionieren halt auch nicht wirklich durch die Bank durch. Also es gibt einfach auch Jokes, die wirklich gar nicht gut klappen, die wirklich komplett flach fallen. Und ja, also ich muss sagen, ich fand, glaube ich, beide anderen Deadpool-Filme witziger als diesen hier. Dieser hier hat wirklich nur ein, zwei Jokes, die ich wirklich gut finde, und der Rest ist so okay. Also da haben sie sich auf jeden Fall nicht weiter aus dem Fenster gelehnt, oder besonders originell wurde das jetzt hier auch nicht. Wie gesagt, bei 5 Drehbuchautoren respektabel, dass man da nicht mit besseren Jokes oder mehr Ideen am Ende am Regiestuhl angekommen ist. Aber gut, so ist es. Unterm Strich, wie gesagt, wenn ihr ein großer Fan des Franchises seid und generell sagt, oh, Marvel, ich liebe das nach wie vor, ich gucke das alles gerne, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit Deadpool und Wolverine. Meins war es nicht, und ich kann mir schon vorstellen, dass wir den zum Ende des Jahres nochmal kurz besprechen, je nachdem, mit wem ich den Jahrespodcast mache. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass man da unterschiedlicher Meinung sein kann. Und der Erfolg gibt dem Film auf jeden Fall natürlich ein Stück weit recht. Also der hat, glaube ich, für einen Film Rated R, also FSK 16, hat er, glaube ich, Rekordergebnisse jetzt schon eingespielt, gemessen daran innerhalb der ersten Woche und so. Und ja, wahrscheinlich wird dieser Film auch sehr, sehr erfolgreich sein, und vielleicht spielt er auch $1 Milliarden ein. Aber so wie mit all den anderen Marvel-Filmen in den letzten 10 Jahren gefühlt, ja, nicht mehr, nicht wirklich, das ist ein bisschen übertrieben, aber in den letzten 5 Jahren, all diese Filme, ja, da waren auch ein paar 1-Milliarden-Dollar-Filme dabei, aber so richtig gut waren die deswegen nicht. Also ich bleibe bei meiner Meinung, dass das Marvel-Universum im Grunde auserzählt ist. Ich glaube, sie versuchen jetzt mit aller Kraft und mit aller Not irgendwie das nochmal zu befeuern, indem man eben zum Beispiel sagt, hey, Dr. Doom wird jetzt von Robert Downey Jr. gespielt, und hey, das Fantastic Four Casting ist wirklich gut, wir haben da richtig gute Schauspieler drin, was auch stimmt, aber das war nie ein Problem von Marvel, gute Schauspieler zu kriegen. Die haben immer Hochkaräter und die haben immer sehr bekannte Gesichter. Und ja, mal gucken, wie dieser Fantastic Four Film wird, wenn der mal rauskommt. An sich mag ich die Fantastic Four total gerne als Idee. Ich mag die Idee dieser Comicbuchfiguren sehr gerne. Aber alle Verfilmungen waren immer scheiße. Und Marvel hat jetzt auch nicht gerade bewiesen, dass sie wirklich wissen, wohin mit dem Ganzen. Und es wirkt alles sehr verzweifelt. Und man lehnt sich immer mehr in die Richtung Nostalgie. Was halt krass ist bei einem Franchise, das erst seit 2008 etabliert ist. Also so alt ist das Ganze noch nicht. Jetzt haben wir da irgendwie, ja, was haben wir da, 16 Jahre auf dem Buckel. Das ist jetzt nicht so super viel. Also, keine Ahnung, wo da die Nostalgie jetzt schon herkommt. Aber es ist eine starke Währung, und ich glaube, für viele funktioniert es, und deswegen wird der Film auch sehr erfolgreich sein. Für mich war es nicht, und ja, vielleicht bleibe ich jetzt in Zukunft auch wieder konsequenter und gehe auch nicht in Filme rein, wo ich sage, da bin ich eigentlich von Anfang an nicht so hyped für. Dann müsst ihr auch nicht noch mal eine Stunde hier mich abkotzen hören. Weil das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Das ist nicht der Sinn dieses Podcasts. Ich möchte hier eigentlich das Medium Film einfach eher feiern. Und ich weiß auch, dass man mit solchen negativen Kritiken natürlich an ganz vielen Stellen auch immer das Ganze zu kurz fasst. Es gibt hier extrem viele Leute hinter der Kamera, die sich auch wirklich viel Mühe machen und auch die Dinge machen, die vor der Kamera sichtbar sind. Und hier sind viele Leute, die wirklich einen tollen Job machen. Und das alles wird aber halt am Ende vom Tag, hängt halt super viel davon, am Ende davon ab, ob die Story gut ist. Und die Story ist das, was einen Film halt einfach rettet. Und dieser Film hat halt keine gute Story. Und dann ist es leider ein Stück weit egal. Auch die Kamera, George Richmond, macht hier keinen schlechten Job. Der hat jetzt viele größere Blockbuster-Sachen schon inszeniert. Es gibt in diesem Film eine wirklich gute Kampfszene, was ein langer Tracking-Shot ist. Das ist schon witzig einfach und ganz, ganz cool gemacht. Aber all das verblasst halt ein bisschen, wenn am Ende halt das Einzige, was in Erinnerung bleibt, ist so, ach ja, und da waren, weißt du noch, da kam Wesley Snipes vor, und da kam dieser Typ vor, oder hey, wisst ihr noch, eine von den Deadpool-Varianten wurde von Blake Lively gespielt. Blake Lively ist doch die Ehefrau von Ryan Reynolds, ist das nicht cool? Wenn das am Ende das ist, was von dem Film bleibt, finde ich das halt persönlich irgendwie schade. Dann ist da auf jeden Fall nicht viel Handlung, was einem in Erinnerung bleibt. Und auch bei Superheldenfilmen, auch wenn das ein Genre ist, was oft ein bisschen leichter ist in seinen Erzählungen, damit habe ich gar kein Problem. Aber ja, etwas mehr Maximum Effort könnte man dann da doch auch reinlegen. Und mit diesen poetischen Worten sage ich, Das war's vom Toffer Podcast. Wenn euch das bereichert hat, reicht's gerne weiter. Und ansonsten bis zur nächsten Ausgabe.